Es ist wirklich passiert. Es war einmal eine Henne, die die schrecklichste Geschichte aller Zeiten erzählte. Die war so furchtbar, dass allen anderen Hühnern die Federn zu Berge standen. Es war ein langer und anstrengender Arbeitstag. Alle Hühner bereiteten sich darauf vor, in ihren gemütlichen kleinen Heunästchen schlafen zu gehen. Unter ihnen war die lustige weißgefiederte Henne. Die graue Henne beobachtete das alles. Sie fragte sich, warum die Henne so etwas tun würde. Denn für sie war es eine schreckliche Vorstellung, dass eine Henne sich ihre eigenen Federn herausreißt. Puh, ich bin froh, diese schmutzigen Federn loszuwerden. Die graue Henne konnte diesen Klatsch nicht für sich behalten und flog aus ihrem Nest, um es ihren Hennenfreundinnen zu erzählen. Hey Lisa, hey Pixie, kommt mal näher, ich muss euch was erzählen. Habt ihr von dieser dummen Henne gehört? Sie zupft ihre eigenen Federn, um schöner auszusehen. Aber wie kann ein Hahn eine Henne ohne Federn mögen? Wenn ich ein Hahn wäre, würde ich diese Henne links liegen lassen. Oh, das ist schrecklich. Wie konnte sie nur schamlos? Was ist nur aus dieser Welt geworden, um Hühner willen? Sag mir, dass das nicht stimmt. Auf einer Eiche neben dem Hühnerstall lebte eine Eulenfamilie. Mama Eule hatte erstaunlich gute Ohren, die alles hören konnten und auch einen großen Mund, mit dem sie alles weiterplappern konnte. Alles, worüber die Hennen sprachen. Zu Hause angekommen, erzählte Mama Eule schnell alles weiter, was sie gehört hatte. Das war eine erschreckende Geschichte für die kleinen Eulen. Sie waren belustigt und entsetzt, aber eben vor allem entsetzt von der Vorstellung, dass eine Henne ihre eigenen Federn herausreißt und denkt, dass sie ohne die schöner aussieht. Aber Mama, wie wird sie fliegen? Hühner fliegen nicht wirklich wie wir, meine Liebe, aber ohne ihre Federn frieren sie schnell und werden sogar krank. Erzähl uns mehr, Mama. Wie geht die Geschichte weiter? Oh, nein, nein, das wird zu spät. Ihr drei geht schnell ins Bett. Schlaft gut, Engel. Später, nachdem sie die kleinen Eulen zum Einschlafen geküsst hatte, flog Mama Eule zu ihren Taubenfreunden, um ihre Geschichte zu erzählen. Ich muss den Tauben von dieser verrückten Henne erzählen. Ich weiß, dass sie mir kaum glauben werden, aber ich muss. Mama Eule verriet den Tauben alles über die Henne. Die hörten alles. Sie blinzelten nicht. Sie fragten nicht nach. Sie hörten einfach zu und glaubten, was Mama Eule erzählte. Sie muss doch frieren, nachdem sie alle Federn verloren hat. Das war selbst für die Tauben etwas Neues. Da sie so gern Geschichten erzählten, flogen sie in alle Richtungen davon, um auch diese aufregende Geschichte weiterzutratschen. Wisst ihr, was passiert ist? Kuckuck, Hühner im Hühnerstall rupfen ihre Federn aus, weil sie glauben, dass sie so schöner aussehen. Wisst ihr, was passiert ist? Die Hühner im Hühnerstall rupfen sich alle Federn, um die Aufmerksamkeit des Hahns zu erlangen. Wisst ihr, was passiert ist? Die Hühner im Hühnerstall rupfen alle Federn, um dem Hahn so besser zu gefallen. Eine kleine Feder war zu vielen Federn geworden. Und diese eine Henne war zu vielen Hennen geworden. Am nächsten Morgen hatte die schockierende Nachricht die Ohren des Hahns erreicht. Ich habe euch etwas zu sagen. Ihr könnt es vielleicht gar nicht glauben, aber es ist wirklich wahr. Drei Hühner haben all ihre Federn gerupft. Ich habe es von den anderen gehört. Ich habe gehört, dass sie in den Hahn verliebt waren. Warum hat mir das keiner vorher gesagt? Was passiert bei kaltem Wetter? Ohne Federn werden sie frieren. Und die Geschichte von den federrupfenden Hennen war allgegenwärtig. Die Nachricht reiste von Hühnerstall zu Hühnerstall, von Hof zu Hof und schließlich ins ganze Land. Schlussendlich erreichte die Nachricht den Hühnerstall, in dem alles begann. Da waren drei traurige Hühner, deren Herzen wegen eines Hahns brachen. Um seine Liebe zu gewinnen, begann sie, ihre Federn zu rupfen, um zu zeigen, wie wichtig er ihnen war. Und das ging so weiter, bis sie alle ihre Federn verloren hatten. Kannst du das glauben? Aber so ist es passiert. Als die lustige weiße Henne, die einst eine kleine Feder verloren hatte, diese Geschichte endlich hörte, konnte sie gar nicht verstehen, woher die Geschichte kam. Sie war traurig und verärgert und sagte: Was ist da los? Das ist nicht richtig. Hühner sollten niemals ihre Federn rupfen. Ich habe einmal eine Feder gerupft, die schmutzig geworden war. Diese Geschichte muss erzählt werden. Wir müssen Bewusstsein schaffen. Wir müssen das im Farmfernsehen und in den Nachrichten senden. Die Geschichte war überall. Man las sie in der Zeitung und sah sie im Fernsehen. Die Nachrichten sind sehr beunruhigend. Ich wusste gar nicht, dass wir einen Fernsehsender für unseren Hühnerstall haben. Natürlich haben wir das. Wusstest du das tatsächlich nicht? Wirklich? Ich wusste es nicht. Es heißt HDTV? Was ist HDTV? Oh, HDTV ist Hühner- und Dorftelevision. Es ist sehr beliebt. Und so erschien die Geschichte auch in der Morgenzeitung. Jeder las die Geschichte über die drei dummen Hühner, die sich ob eines Hahnes die Herzen brachen und sich alle Federn rupften und nun im kalten Wetter verroren. Die Federn hätten sie warm gehalten, aber ohne ihre Federn wurden sie alle furchtbar krank. Und so redeten bald alle über diese verrückten Hühner und wie dumm sie waren, ihre eigenen Federn zu rupfen. Das ist alles meine Schuld. Ich hätte keine Lügen erzählen dürfen. Ich werde daran denken, niemals weiter zu tratschen, das nicht wahr ist. Ich habe heute etwas Wichtiges gelernt. Man sagt, eine Lüge geht um die halbe Welt, bevor die Wahrheit nur ihre Stiefel anzieht. Die graue Henne hatte etwas Wichtiges gelernt. Daher müssen wir immer daran denken, dass wir, wenn wir Geschichten und Worte weitersagen, auf das achten müssen, was wir erzählen. Aus einem schnell dahingesagten Wort kann etwas werden, das wir nicht mehr ändern oder aufhalten können. So wie aus einer Feder viele Federn wurden und aus einer Henne drei Hennen. Die Geschichte mag falsch sein, aber wie die Henne sagte, es ist alles wirklich passiert.